Kannst du ihm einen Namen geben? Bastian betrachtete es nachdenklich. Sikanda! Im gleichen Augenblick zischte das Schwert aus seiner Scheide und flog ihm buchstäblich in die Hand. Jetzt sah er, dass das Blatt aus gleißendem Licht bestand, das man kaum anzuschauen vermochte. Es war zweischneidig und wog leicht wie eine Feder in der Hand. »Dieses Schwert war von immer her für dich bestimmt, aber nur, weil du ihm seinen rechten Namen geben konntest, gehört es dir. Ob Stahl oder Fels, es gibt nichts in Phantasien, das ihm widersteht. Doch du darfst ihm nicht Gewalt antun. Nur wenn es von selbst in deine Hand springt, wie jetzt eben, darfst du es gebrauchen, was auch immer dir drohen mag. Es wird deine Hand führen und aus eigener Kraft tun, was zu tun ist. Wenn du es aber, je nach deinem Willen, aus seiner Scheide ziehst, dann wirst du großes Unheil über dich und Phantasien bringen. Vergiss das niemals. Aber ich bin doch erst seit gestern Nacht in Phantasien. Wie kann dieses Schwert dann für mich bestimmt sein? Dann gibt es das alles doch nicht erst, seit ich hier bin. Herr, weißt du nicht, dass Phantasien das Reich der Geschichten ist? Eine Geschichte kann neu sein und doch von uralten Zeiten erzählen. Die Vergangenheit entsteht mit ihr. Dann müssten ja auch Perelin und Goab schon immer bestanden haben. Von dem Augenblick an, da du ihnen ihre Namen gabst, Herr, haben sie seit jeher bestanden. Willst du damit sagen, dass ich sie geschaffen habe? Der Löwe schwieg eine Weile, ehe er antwortete. Das kann dir nur die kindliche Kaiserin sagen, von ihr hast du alles empfangen. In diesem Moment fuhr das Schwert in seine Scheide zurück und sah nun wieder alt und wertlos aus. Bastian band sich den Lederriemen, an dem die Scheide hing, um die Hüfte. »Und nun, Herr, lass uns zusammen durch die Wüste jagen.«